Warum haben jene, die im Stand der Todsünde sind, keinen Anteil an all diesen Gütern? Weil es die Gnade Gottes, jenes übernatürliche Leben der Seele ist, welche die Gläubigen mit Gott und mit Jesus Christus gleichsam wie seine lebendigen Glieder vereint und sie fähig macht, für das ewige Leben verdienstliche Werke zu vollbringen. Und deshalb sind jene, die sich im Stand der Todsünde und somit nicht im Stand der göttlichen Gnade befinden, von der vollkommenen Gemeinschaft der geistigen Güter ausgeschlossen und können auch nicht für das ewige Leben verdienstliche Werke vollbringen. Das sind keine lebendigen Mitglieder der Kirche, tote Glieder, obwohl sie natürlich wieder lebendig werden können.